Willkommen zur 38. Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und heute gibt es Indiaka-Punk für euch. Indiaka ist ja eigentlich dieses Spiel mit dem Ball, an dem Federn sind. Darum geht's hier nicht, sondern Indiaka-Punk ist ein Psychologie-Podcast von Bettina Meyer. Die trägt sogar eigentlich einen Doktortitel, aber den führt sie im Podcast, glaube ich, nicht. Und deswegen habe ich den jetzt auch weggelassen. Ja, sie arbeitet in der Verhaltenstherapie als Therapeutin und ist wirklich Psychologin. Also hier geht es nicht um irgendeinen dahergelaufenen Unternehmensberater, der sich mal in der neoliberalen Optimierung des Menschen im Bezug auf die Wirtschaft versucht, sondern hier geht es wirklich um akademische Psychologie, wo wirklich was hintersteht. Den ganzen Aufbau des Podcasts werde ich, glaube ich, einfach mal Bettina euch erklären lassen. Verhaltensänderung ist harte Arbeit jeden Tag an 365 Tagen. Und deswegen schafft es tatsächlich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz an Menschen, seine einmal gefassten Vorsätze fürs Jahr auch tatsächlich das ganze Jahr über durchzuziehen und zu halten. Und warum das so ist und woran das liegt und wie man auch so ein bisschen dagegen vorgehen kann, also was man machen kann, um es wahrscheinlicher zu gestalten, dass man die Vorsätze auch umgesetzt bekommt, darum soll es heute gehen. In meiner mittlerweile sich herauskristallisierenden Gliederung einer Episode, ich fange mal kurz an, damit habe ich schon gestartet quasi mit einer kurzen Definition, was meine ich eigentlich mit der Fragestellung, sind eigentlich gute Vorsätze, werde weitergehen zum größeren Teil Problemanalyse, also wir gucken uns mal ganz konkret an, warum ist es so schwierig, gute Vorsätze umzusetzen, was beinhaltet das eigentlich alles und werde im dritten Teil konkrete Tipps geben. Normalerweise versuche ich mich ja immer so auf drei konkrete Tipps zu beschränken, um einfach das Ganze nicht zu überborden und dass man sich das auch gut merken kann. Jetzt sind es doch ein bisschen mehr Tipps geworden, und zwar vier konkrete Themengebiete, also vier Tipps, wo es darum geht, um vier unterschiedliche Dinge, die es zu beachten gilt, wenn man versucht, sein Verhalten zu verändern. So oder ähnlich sind die einzelnen Folgen aufgebaut. Das war jetzt einmal exemplarisch am Beispiel der guten Neujahrsvorsätze. Ihr hört, sie war in dieser Aufnahme etwas erkältet. Normalerweise ist ihre Stimme etwas klarer. Die Folgen gehen zwischen 10 und 40 Minuten. Die meisten sind so zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde lang. Der Podcast war mal anders geplant. Deswegen gibt es im Feed auch noch zwei Folgen, die so ein bisschen aus der Art schlagen, denn es war eigentlich mal ein Interview-Podcast geplant, der sich dann aber, ja, wie das halt manchmal so ist, vom Format her nicht so richtig ergeben hat. Und seit September gibt es dann eben dieses Format, wo sie ja alleine referiert über psychologische Themen. Und das sind meistens Themen, die relativ greifbar sind, die dann eben mit so einer psychologischen Brille betrachtet werden, wie eben die guten Vorsätze. Oder zum Beispiel Paartherapie, was passiert eigentlich bei so einer Paartherapie, wie läuft das ab? Wie kann man Flugangst überwinden oder warum haben wir überhaupt Angst vorm Fliegen? Was machen soziale Bindungen mit uns? Oder auch, warum gruseln wir uns eigentlich so gerne an Halloween? Warum empfinden manche Menschen beim Grusel dann irgendwann Freude und können sich da prächtig amüsieren? Das hat zum einen damit zu tun, dass wir an Halloween, und das ist ja bald wieder, nämlich am 31. dieses Monats, dass wir an Halloween keine wahren Horrorgeschichten erleben. Was wir erleben, das ist Fantasie, das ist Fiktion. Wir wissen zu jeder Zeit, wenn wir uns eine Gruselgeschichte anhören, dass wir uns real niemals fürchten müssen, denn wir sind ja tatsächlich nicht gefährdet. Wir haben also etwas, das nennt man Kontrolle. Wir haben jederzeit Kontrolle über die Situation. Wir können auch etwas ausmachen, wenn wir es dann doch zu gruselig finden. Oder wir können bestimmen, dass wir bestimmte Sachen dann stoppen und uns ablenken oder was anderes machen. Wir können also jederzeit Einfluss nehmen. Wir bleiben der Captain. Und das unterscheidet Fantasie und Wirklichkeit extrem. Sehr sympathisch finde ich auch Ihren Umgang damit, wie es ist, sein Format zu finden. Denn das ist ja bei angehenden Podcastenden, also wer noch ganz am Anfang steht mit seinen Podcasts, immer so eine Sache. Also so richtig der erste Podcast, den findet man immer irgendwann doof. Und es dauert einige Folgen, bis man merkt, so, das ist gut, das muss ich herausarbeiten, das ist schlecht, da muss ich vielleicht noch dran arbeiten. Und das kommuniziert Bettina sehr offen und versucht damit auch immer noch so kleine Experimente anzustoßen und sagt so, ich probiere dieses und jenes jetzt mal aus für diese Folge. Und oft kombiniert sie das dann mit dem Folgeninhalt, was ich eine sehr, sehr spannende Lösung für dieses Problem finde. Also wenn sie zum Beispiel über Perfektionismus und Antiperfektionismus-Training spricht und dabei ankündigt, dass sie die Folge nicht schneiden wird oder hier ihre Äs nicht rausschneiden wird, finde ich einen sehr, sehr schönen Umgang mit diesem ganzen Ding. Und macht sie in meinen Augen sehr sympathisch. Ich denke, wichtig ist noch zu sagen, dass dieser Podcast keine Therapie ersetzt oder so etwas, sondern einfach mal auf diese Themen hinführen will und weiß, es ist ein kleines Format. Ja, in 20 Minuten kann man ein Thema nicht erschöpfend behandeln. Ja, das sollte klar sein. Und Bettina macht das auch ganz klar. Zur therapeutischen Arbeit gehören immer ein Klient und ein Therapeut in Persona. Und da halte ich es mit Irvin Yalom. Das ist einer der bekanntesten amerikanischen Psychotherapeuten, war Professor für Psychiatrie an der Stanford University. Und er hat viele spannende Bücher geschrieben, die sich gut lesen lassen. Und viele davon sind ins Deutsche übersetzt worden. Und aus der Panama-Hut stammt sein Kapitel, wo er betont, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu arbeiten. Und das ist genau das, was ich finde, was meine Arbeit ausmacht, so reizvoll macht und mich so fordert. Und ich glaube, was ich auch gerne mache, das ist das Arbeiten in Aktion im Hier und Jetzt, im Moment, sei es nun in der Gruppentherapie oder im 1:1 Kontakt mit Klienten. Das ist für mich das Allerwichtigste, denn ich kann nur im Hier und Jetzt in der therapeutischen Beziehung arbeiten. Das bedeutet, die zwischenmenschliche Beziehung ist von enormer Wichtigkeit, natürlich auch in der therapeutischen Arbeit. Für mich ist die Beziehung zwischen mir und meinem Klienten das wichtigste Arbeitswerkzeug, und zwar jeder einzelne Moment. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von diesem Podcast bekommen. Es gibt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben jetzt den 29. Januar, 19 Episoden mit einem doch schon ordentlichen Themenspektrum, und ich wünsche mir eigentlich, dass da noch viel, viel mehr kommt, denn ich höre Bettina sehr gerne zu. Sie trägt sehr gut vor, wie ihr gerade ja auch gehört habt. Sie hat Ahnung, da sitzt was hinter, das merkt man einfach eindeutig. Ja, und damit verabschiede ich mich auch von euch. Hört euch doch mal Indiaka Punk an und ich wünsche euch viel Spaß damit. Macht's gut!